Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Weimar, 13. Juli 1800. Es ist mir ein großer Trost, von dir zu hören, dass der Mangel an demjenigen Interesse, welches der Held oder die Heldin einflößen, der Maria Stuart bei dir nicht geschadet hat. Du sagst ganz recht, dass die Hauptpersonen das Herz nicht anziehen, und ich kann nicht leugnen, dass dies der Punkt war, wo ich beim Wallenstein mit dir dissentierte, denn in deinem Urteil über den Letzteren glaubte ich noch etwas zu sehr Stoffartiges zu bemerken, weil du mir auf den Max Piccolomini ein zu großes Gewicht legtest, ja, voraussetztest, dass er in den Piccolomini die Hauptperson vorstellen sollte und den Wallenstein verdunkeln. Nach meiner Überzeugung hat das moralische Gefühl, niemals den Helden zu bestimmen, sondern die Handlung allein, insofern sie sich auf ihn allein bezieht oder allein von ihm ausgeht. Der Held einer Tragödie braucht nur so viel moralischen Gehalt, als nötig ist, um Furcht und Mitleid zu erregen. Freilich macht man schon längst andere Forderungen an den tragischen Dichter, und uns allen ist es schwer, unsere Neigung und Abneigung bei Beurteilung eines Kunstwerks aus dem Spiel zu lassen. Dass wir es aber sollten und dass es zum Vorteil der Kunst gereichen würde, wenn wir unser Subjekt mehr verleugnen könnten, wirst du mir eingestehen. Da ich übrigens selbst von alten Zeiten her an solchen Stoffen hänge, die das Herz interessieren, so werde ich wenigstens suchen, das eine nicht ohne das andere zu leisten, obgleich es der wahren Tragödie vielleicht gemäßer wäre, wenn man die Gelegenheit vermiede, eine stoffartige Wirkung zu tun. Mein neues Stück wird auch durch den Stoff großes Interesse erregen. Hier ist eine Hauptperson, und gegen die, was das Interesse betrifft, alle übrige Personen, deren keine geringe Zahl ist, in keine Betrachtung kommen. Aber der Stoff ist der reinen Tragödie würdig, und wenn ich ihm durch die Behandlung so viel geben kann, als ich der Maria Stuart habe geben können, so werde ich viel Glück damit machen. Sei doch so gut, mir, wenn du kannst, einige Hexenprozesse und Schriften über diesen Gegenstand zu verschaffen. Ich streife bei meinem neuen Stück an diese Materie an und muss einige Hauptmotive daraus nehmen. Wegen der Lauchstädter Partie erwarte ich nur von dorther Nachricht, wann eine neue Vorstellung der Maria angesetzt ist. Es würde mich herzlich erfreuen, euch wieder zu sehen. Meine Frau, die heute erst von Rudolstadt wiederkam, grüßt euch alle herzlich. Dein S.